Der Osten kommt und ihr könnt es kein glauben. Wir schreiben das Jahr 2010 und die EP ist draußen. Video Carlos bei neue Meisterwerke. Uwane und Cartoon, die zwei Meister am Werk. Wir machen diesen Scheiß und der hat nicht nur für uns. Ihr wollt uns schon lange feiern, es habt ihr einen Grund. Denn wir sind es auch wert, bei den Frauen begehrt. Ihr seid nur broke, weil ihr gern wir wärt. RMO, wir setzen hier ein Denkmal. Die EP auf, ja, Mambo, Freezer, Lord, Denkmal. Wir bringen wieder mal neuen Stoff für deinen Tinnitus. Junge, dreh den Sound auf, bis du in die Klinik musst. Gib dir 9 Fresh Tracks und drück auf Repeat. Hör diesen Beat und schau zu, wie du fliegst. Die Ladies lieben uns, man hört sie unsere Tracks mitschreien. Überzeugt euch selbst davon und zieht euch diese Hits rein.